Ja, das ist doch mal eine Ansage. Wir sind noch ein bisschen perplex, ob das gerade gehörten. Nichtsdestotrotz, wir machen weiter mit den Global News. Keine Gewalt. Bitteschön. Philadelphia. Aus Protest gegen die chronische Unterfinanzierung ihrer öffentlichen Bildungseinrichtungen beteiligten sich Schülerinnen und Schüler an neuen Highschools am 11. Juni an einem sogenannten Walkout und versammelten sich vor dem Rathaus der Stadt Philadelphia. Mehrere hundert Menschen beteiligten sich an der Demo. Kevin Wonges, ein Mitglied der Gruppe Youth United for Change, meint in diesem Zusammenhang, all of us here are here to protest for our rights to an equal education. Ganz ohne Einschüchterung ging es auch diesmal nicht. Der Pressesprecher des Bezirks, Fernando Galor, ließ verlauten, dass Schülerinnen und Schüler, die das Gelände der entsprechenden Schule verlassen, disziplinatorische Maßnahmen zu erwarten hätten. Schließlich haben Rektoren und Rektorinnen die entsprechenden Verhaltensregeln für Schülerinnen und Schüler, dem sogenannten Code of Students Conduct, durchzusetzen. Nigeria. Gleich in mehreren Städten Nigerias kam es in den vergangenen Tagen zu Protesten von Studierenden. Zunächst geht's nach Ijagun. Am 11. Juni gingen an der Tai Solarin University of Education die Proteste weiter. Studierende, die noch nicht ihre Studiengebühren gezahlt haben, wurden von der weiteren Absolvierung von Prüfungen ausgeschlossen. Dagegen wehren sich einige. Die protestierenden Studis wurden von Studierenden anderer Hochschulen in ihren Bemühungen unterstützt. Des Weiteren werfen sie der Hochschulleitung vor, dass sie den Einsatz von Soldaten nutzt, um die Protestbewegung brutal zu unterdrücken. Mindestens zwei Studis, welche die Proteste initiierten, wurden durch den Einsatz von staatlichen Repressionsorganen bisher schwer am Kopf verletzt. Am selben Tag, dem 11. Juni, organisierte die National Association of Nigerian Students von Ogun State eine Protestkundgebung gegen die Erhöhung von Studierendengebühren an der Obafemi Obololo University und forderten die Regierung auf, zu intervenieren und somit die Erhöhung zu unterbinden. Hunderte Studis folgten dem Aufruf und stürmten im Anschluss der Kundgebung das Büro des Gouverneurs. Chicago. Vom 9. bis 11. Mai diesen Jahres versammelten sich fast 200 Lehrende und Studierende aus Mexiko, Kanada und den USA bei der bereits zum 11. Mal stattfindenden Tri-National Conference in Defense of Public Education in Chicago. Für Chicago wurde sich als Austragungsort entschieden, um an den neulich massiven Streik der Chicago Teachers Union anzuknüpfen. Es waren überwiegend VertreterInnen und Vertreter von radikalen Gewerkschaften der Lehrenden, die an der Konferenz teilnahmen. Ähnlich wie beim Transnational Students Congress, welcher letztes Jahr in Marburg stattfand, war das Ziel der Konferenz, grenzübergreifend Erfahrungen auszutauschen, eine solidarische Vernetzung zu schaffen und gemeinsame Strategien im Kampf gegen die zunehmende Kommerzialisierung von Bildung zu entwickeln. Als Teil der Konferenz wurden Protestaktionen in der Stadt, beim kanadischen und mexikanischen Konsulat sowie dem US-amerikanischen Bildungsministerium durchgeführt. Eine der Hauptforderungen der TeilnehmerInnen der Konferenz ist die vollkommene öffentliche Finanzierung von Bildung, vom Kindergarten bis zur Hochschule in ganz Nordamerika. Besorgniserregende Entwicklung in Thailand. Das Bildungsministerium erwägt Möglichkeiten, an öffentlichen Schulen patriotische Lieder jeden Morgen vor Unterrichtsbeginn und dem Erfolgen der Nationalhymne um 8 Uhr sowie während der Mittagspause abspielen zu lassen. Suthasri Wongsangraman, die Sekretärin für Bildung, meint, dass patriotische Musik sich positiv auf die Schülerinnen und Schüler und ihre patriotischen Einstellungen auswirken würde. Des Weiteren betonte sie, dass die Verwaltungen der Schulen und Hochschulen beauftragt wurden, dass die Schülerinnen und Schüler und Studierenden raten sollen, sich keinen Protestgruppen anzuschließen und für ein besseres Verständnis der aktuellen politischen Situation im Land zu sorgen. Proteste gegen Gebühren in Manila. Am vergangenen Montag, dem 16. Juni, nutzten Studierende auf den Philippinen den Eröffnungstag des neuen Semesters, um gegen Studiengebühren zu protestieren. Sie riefen den Präsidenten dazu auf, die Erhöhung entsprechender Gebühren an 287 Hochschulen, welche von der Commission of Higher Education angekündigt wurde, zu unterbinden. Es ist zu erwarten, dass die Proteste auch in den kommenden Wochen weitergehen werden. Demos gegen die Einführung eines neuen Darlehenvergabesystems in den Niederlanden geplant. Mit der angekündigten Einführung eines neuen Darlehenvergabesystems für Studierende in den Niederlanden werden diejenigen, die diesen in Anspruch nehmen, sich mit etwa 30.000 Euro verschulden und sollten diese Summe innerhalb von 35 Jahren abbezahlen. Studierende befürchten, dass diese Form der Hochschulfinanzierung den Zugang zur Bildung, insbesondere für Menschen, die ökonomisch benachteiligt sind, maßgeblich einschränken wird. Viele Studierende wählen ihren Studiengang bereits anhand der ökonomischen Verwertbarkeit des angeeigneten Wissens. Sogenannte Orchideenfächer gehen langsam ein. Die angekündigte Reform würde diese Entwicklung weiter vorantreiben. Bisher sind in diesem Zusammenhang zwei Demos geplant. Eine am 20. Juni, also morgen, in Groningen und eine zweite am 24. Juni in Utrecht. Protest gegen Effizienzprüfung von Deloitte an der Iowa University in den USA. Das Board of Regents an der Iowa University, also die höchste Verwaltungseinheit der Hochschule, hat Deloitte für 3,5 Millionen US-Dollar beauftragt, nach Möglichkeiten der Effizienzsteigerung, Einsparungen und Mittelgenerierung an der Einrichtung zu suchen. Dagegen protestierte die Gruppe Campaign to Organize Graduate Students und hielt eine Kundgebung unter dem Titel Dump Deloitte vor der örtlichen Stadthalle am 17. Juni ab. Sie meinen, dass eine private Unternehmensberatung nicht über die Mittelvergabe innerhalb einer öffentlichen Hochschule beraten sollte. Jeanette Gabriel, Präsidentin der Campaign to Organize Graduate Students, meint hierzu: "We think this audit should stop. We think this audit should be defunded immediately. We think this is a waste of money to the public university." Gabriel fürchtet unter anderem, dass mit dieser Evaluierung Kurse abgeschafft, Seminargrößen zunehmen und die Studienbedingungen grundsätzlich sich verschlechtern würden. Ähnliche aktuelle News sind unter der Facebook-Seite der International Students Movement Plattform zu finden. Sollte einfach online zu finden sein. Genau, bevor wir jetzt noch so ein bisschen ins Lokale schauen, ins Umland nach Marburg, was es da so für Neuigkeiten zu vermelden gibt, doch nochmal eine kleine Musikpause. Auch das ist ein Wunsch. Wünschen könnt ihr euch übrigens alle gerne was, wenn ihr uns eine Mail schreibt an freedom@gmx.de oder auch auf unserer Facebook-Seite einfach Reducation bei Facebook suchen. Wir bemühen uns, die Social Media auch immer im Blick zu halten. Wenn da mal was kommt, spielen wir gerne. Nichtsdestotrotz jetzt ein Wunsch, der uns auf ihr bilateralen, von der lieben Amelie auf bilateralen Weg erreicht hat, von Frittenbude: Raven gegen Deutschland, der In die Fresse Remix.